Deutschlandradio Kultur. Kulturnachrichten. Rias zu hören war zwar sehr verbreitet, aber man versuchte es geheim zu halten, weil es mit Sanktionen verbunden war. So beschreibt der Vizepräsident des Bundestages Wolfgang Thierse die Bedeutung des Senders für die Bevölkerung in der DDR. Vor allem die Ostberliner hätten das Programm als selbstverständlichen Begleiter des täglichen Lebens gesehen, sagte Thierse im Deutschlandradio Kultur. Der Sender habe besonders intensiv über die inneren Entwicklungen in der DDR berichtet und sei so ein Ersatz für die mangelnden freien Medien im Inland gewesen, erklärte Thierse, der in Thüringen aufgewachsen ist. Nach mehr als 6 Jahrzehnten schaltet das Deutschlandradio heute den Mittelwellensender in Berlin Britz ab. Er war in den 40er Jahren vom RIAS errichtet worden. Brasilien hat nach Ansicht des Schriftstellers Paulo Scott beim Thema Rassismus versagt. Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Frankfurt oder auf 92,7. Die Nachrichten. Um 11 Uhr mit Christopher Ricke, guten Tag. Militärschlag gegen Syrien. In den USA wächst die politische Zustimmung. Bewegung in Russland. Präsident Putin schließt Strafaktion gegen Assad nicht völlig aus. Neuer Hartz-IV-Regelsatz. Im kommenden Jahr gibt es 9 Euro pro Monat mehr. Die Wettertendenz heiter bis wolkig mit wenig Regen bei 21 bis 29 Grad. In den USA wächst die politische Zustimmung zu einem Militärschlag gegen Syrien. So etwas wie Tschetschenienkrieg, der Konflikt mit Georgien, das ganze imperiale Gehabe kommt vor. Und hier schimmert dann auch so das zentrale Motiv dieses Romans durch. Diese Kontinuität, dieses Russland als autoritär regierter Staat, als ein in vielerlei Hinsicht auch sowjetisches Land. Und es gibt ganz viele Anspielungen, vor allem auf die Literaturgeschichte in diesem Text. Bei dem, was Sie erzählen, hat man so das Gefühl, es ist schon ein großes Schauspiel sozusagen, also die Untoten.